Zehntes Kapitel. Zuerst erkenne dich selbst. Die Gedanken anderer Personen zu kennen ist nicht schwer, wenn wir mit dieser Person in Harmonie leben. Wir sind dann fähig, ihre Gedanken zu lesen. Wenn wir Mitgefühl haben, dann haben wir eine Idee davon, was sich in ihrem Innern abspielt. Jedoch braucht man dafür die Reinheit der Seele. Unser Wesen soll unschuldig sein. Die Verbindung zweier Seelen bedarf keiner besonderen Sprache, nur eine innere spirituelle Haltung. Die Unterbindung schädlicher Gedanken und die Aneignung der positiven, guten Gedanken ist der Weg zur Spiritualität. Dies ermächtigt die guten kreativen Gedankenvorgänge, aus denen nur gute Taten entstehen. Die Prinzipien der Spiritualität bleiben ewig unverändert. Die Wege dahin können verschieden sein. Die Art und Weise der verschiedenen Sprachen und Gedanken sind mannigfaltig. Wenn wir mit einem Zug reisen, sitzen wir an einem Platz. Der Platz bewegt sich nicht, aber der Zug läuft weiter und erreicht das gewünschte Ziel. Unsere Verhältnisse ändern sich ständig. Trotzdem sollen wir unseren Prinzipien treu bleiben. Nur so können wir das Ziel des stabilen Gemütszustandes erreichen. Wir sind dann fähig, alle Geschehnisse im Leben wie ein Außenseiter zu beobachten. Nur das ständige Gottesbewusstsein bringt uns Frieden im Leben.